Wozu ist das Quaternbefasten eingeführt worden? Das Quaternbefasten ist eingeführt worden, um jede Jahreszeit durch einige Bußtage zu heiligen. Soll jede Zeit, alle Zeiten heiligen. Dann um von Gott die Erhaltung der Früchte der Erde zu erbitten. Segen für die Felder. Damals ist das Essen noch nicht aus dem Supermarkt gekommen oder vom McDonald's, sondern ist noch auf den Feldern gewachsen. Heute für die meisten nicht mehr. Größten Erdöl und anderen Dreck. Um ihm für die schon erhaltenen Früchte zu danken. Danksagung für die Früchte. Und um ihn zu bitten, seiner Kirche gute Diener zu geben, welche an den Quaternbersamstagen geweiht werden. Früher waren vor allem die Quaternbersamstage, vor allem wiederum der immer Dezember. Die Weihetage ist bei den alten Päpsten immer erwähnt im Brevier, wie viele sie Diakone, Priester, Bischöfe geweiht haben in ihrer Amtszeit im Dezember, an wie vielen Weihzeremonien. Interessant. Sind damals nur im Dezember vor Weihnachten geweiht worden, von den Päpsten wenigstens. Später hat sich das ausgedehnt. Bischöfe zum Beispiel werden heute immer noch den Apostelfesten geweiht, wenn es irgendwie möglich ist. Bischof Selby vor 2 Jahren, oder Volksjahr, ist geweiht worden. Petri-Stuhl-Feier im Februar. Sogar der Erzbischof Lefebvre hat es noch respektiert mit seinem Bischofsweihen, 30. Juni. Fest des heiligen Paulus.